Ein Sexguru. Nein, Anerkennung fand Wilhelm Reich, Psychoanalytiker, Sexualforscher, in seinem US-Exil in den 1950er Jahren keineswegs. Diesen Mann muss man als Gefahr für unsere Gesellschaft betrachten. Nicht zuletzt aufgrund der Idee, mit Akkumulatoren die ursprüngliche Energie des Lebens, Orgon-Energie, einzufangen. Es ist die Fantasie eines Scharlatans. Eine Hetzjagd begann gegen die Reich, gespielt von Klaus-Maria Brandauer, nur wirkungslose Argumente hatte. Wenn dies so weitergeht, geht künftig jede Suche nach Erkenntnis unweigerlich vor die Hunde. Am Ende konnte Reich nicht weiter forschen, weil er sich wiederholt gerichtlichen Anordnungen widersetzte, wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt und starb 1957 unter immer noch nicht geklärten Umständen im Gefängnis. Antonín Svoboda konzentriert sich in seinem Film auf Reichs letzte Jahre in den USA dieser 1950er Jahre, in der die Idee einer freien Sexualität, und das noch postuliert von einem ehemaligen Kommunisten, extreme Abwehr hervorrief. Reich wurde überwacht, musste schließlich seine Orgon-Akkumulatoren ebenso wie alle Bücher darüber verbrennen. Eine böse Ironie der Geschichte, wenn man bedenkt, dass die Nazis dies zwei Dekaden zuvor ebenfalls mit seinen Büchern getan hatten. Filmemacher Antonín Svoboda nimmt in seiner Geschichte über Wilhelm Reich klare Position ein für den unliebsamen Wissenschaftler, der weder Dogmen noch Denkverbote akzeptierte. Physik, Chemie, Medizin darf man sich nicht separiert vorstellen. Alles auf dieser Welt wirkt zusammen. Wilhelm Reich wird als Psychiater und Therapeut mit einer großen Empathie für seine Patienten dargestellt und so zu etwas wie einem Gegenbild zum psychiatrischen Mainstream der Zeit. Denn als Kontrapunkt erzählt Antonín Svoboda von dem Psychiater Donald Cameron, der zur gleichen Zeit als Reich mit dem als unwissenschaftlich verhöhnten Organakkumulator experimentierte, für die CIA ein Forschungsprogramm zur Bewusstseinskontrolle entwickelte, das als Grundlage für Verhör- und Foltermethoden diente und dient. Dieser Film wirkt allerdings merkwürdig leblos, als könne er selber den Mantel von Prüderie und Spießigkeit nicht abwerfen. Während Klaus-Maria Brandauer seine Rolle als Reich mit erstaunlich wenig Manierismus überzeugend spielt, wirken die anderen Figuren grau. Ein weiteres Problem ist die Vielzahl der Lebens- und Ideenstränge, die der Fall Wilhelm Reich auffächert. Von den Theorien über den Körperpanzer, den Triebstau, die befreiende Kraft des Orgasmus bis zur Arbeit mit der umstrittenen Orgon-Energie. Zusammenfügen kann Antonín Svoboda also all diese Fäden und Aspekte seiner Geschichte nicht. Trotzdem ist der Fall Wilhelm Reich ein anregender Film, weil er nicht immer überzeugend, aber dann wieder eindrucksvoll ein Verständnis zu öffnen sucht für die Ursprünge eines Denkens, das für uns fast selbstverständlich ist. Ein Beispiel nur. Jede zeitgenössische körperorientierte Psychotherapie, die psychische und emotionale Probleme im Körperpanzer des Patienten sucht, basiert auf dem ganzheitlichen Ansatz Wilhelm Reichs. Dieser Denker ist in seiner Komplexität keineswegs erledigt. Ob allerdings auch die von Reich entwickelte Organtherapie den Stempel des wissenschaftlichen Wahnsinns bzw. esoterischen Schwachsinns je verlieren wird, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Obwohl, Überraschung, hat es ja auch in der Wissenschaftsgeschichte durchaus schon gegeben.